sagt Gott auch für die Welt und für alles, was er erschaffen hat. Schon kurz berührt diesen Punkt. Ja, Gott sorgt für die Welt und für alles, was er erschaffen hat. Er erhält und regiert es mit seiner unendlichen Güte und Weisheit. Und nichts geschieht hier auf Erden, ohne dass Gott es will oder zulässt. Ja. Kann nichts geschehen, was sozusagen mit Gott nichts zu tun hat. Ja. Bei der Sünde, beim Eigentlichen der Sünde, bei diesem, dass das Geschöpf etwas wegnimmt von der Ehre Gottes, der richtigen Ordnung, etwas fehlen lässt, ja, das Gott nicht beteiligt, das lässt er zu, aber er lässt dann ein größeres Gut daraus entstehen, letztendlich die Gemeinschaft der Heiligen, die Glorie im Himmel, aller geretteten Engel, Menschen.